Zulu berechnet. Er wusste genau, was er tat. Er spielte Spielchen mit uns. Phasen, da hätte ich die ganze Welt abbrennen können. Da war ich eiskalt. Die ganze Welt abbrennen. Die ganze Welt abbrennen. Die ganze Welt abbrennen. Die ganze Welt abbrennen. Brennen. Die ganze Welt abbrennen. Abbrennen. Die ganze Welt abbrennen. Abbrennen. Brennen. Die ganze Welt abbrennen. Abbrennen. Die ganze Welt abbrennen. Abbrennen. Die ganze Welt abbrennen. Abbrennen. Abbrennen, die ganze Welt abbrennen. Einige Leichenteile und probiert von dem Fleisch. In seiner Küche kocht er einige Leichenteile und probiert von dem Fleisch. Leichenteile. We'll be right back. Psychiatrie, Hilfe durch Tabletten. Verbirgt sich nichts als Finsternis. Das sind die Augen eines Psychopathen. Dieser Mann ist ein Psychopath. Und Psychopathen sind höchst manipulativ. Die Zahl der Morde erhöht sich rasant. Thank you. Das löst einen Kick bei ihm aus, sodass er es wieder und wieder tut. Das löst einen Kick bei ihm aus, sodass er es wieder und wieder tut. Einfach seinen Drang und seine Lust zu töten befriedigen. Das löst einen Kick bei ihm aus. Dass er es wieder und wieder tut. Ich war gespannt, was als erstes bricht. Dein Wille oder dein Körper? Ich war gespannt, was als erstes bricht. Dein Wille oder dein Körper? Keine Rolle, wer wir sind. Alles, was zählt, ist unser Plan. Ihr hättet meine Autorität nicht untergraben dürfen. Das Feuer breitet sich aus! We'll be right back.